Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talkradio. Schön, dass ihr da seid, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben heute Nacht eine freie Themennacht, eine offene Telefon-Talkshow. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr euch gerne mit mir hier jetzt unterhalten wollt. Kostenfreie Telefonnummer 0800 5678 111. Kostenfreie Faxnummer 0800 5678 110. Und der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Klaus und der ist 36 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Klaus. Ist der Klaus. Ja, ich wollte mal was sagen. Ich weiß nicht, viele Bürger vertreten wahrscheinlich nicht meine Meinung. Also ich bin 18 Jahre im Gefängnis gewesen. Mhm. Und zwar außerhalb vom Ruhrpott. Das hört man vielleicht am Dialekt in Bayern. Mhm. Und wie gesagt, also ich habe da ganz blöde Meinung, obwohl ich selber Strafgefangener war. Ich denke, dass es uns ehemaligen oder beziehungsweise uns Strafgefangenen, ich bin ja ein ehemaliger, mhm, besser geht wie den Opfern. Mhm. Und ich möchte mal eins dazu sagen, ich verlange mehr Gerechtigkeit für die Opfer. Nicht, dass wir Straftäter, also ich bin ehemaliger Straftäter, mhm, nicht, dass wir Straftäter alles in der Popo hineingesteckt bekommen. Mhm. Ja, zum Beispiel Pflichtverteidiger etc. und mhm, die ganzen hotelähnlichen Zustände in den Gefängnissen, mhm, und erwarte jetzt mal mehr Gerechtigkeit für die Opfer. Mhm. Und zwar, ich bin jetzt seit 4.5. aus dem Knast draußen. Ach so, frisch. Ich bin also auf Bewährung entlassen worden. Ich habe noch 13 Monate auf 5 Jahre Bewährung. Mhm. Und habe jetzt, Gott sei Dank, auch eine eigene Wohnung wieder gefunden, mhm, und auch eine Arbeitsstelle. Habe, mhm, auch mit offenen Karten gespielt, meinem Chef gegenüber. Mhm. Habe jetzt auch die Bevölkerung ein bisschen angeguckt. Und ich denke mal, dass die Bevölkerung draußen, die Ehrlichen in Anführungsstrichen, ehrlich für ihr Geld arbeiten und auch hart arbeiten. Mhm. Und ich denke mal, deine Menschen gehört mehr zugesprochen wie uns. Mhm. Lass uns mal ein bisschen von vorne anfangen. Du sagst, du hast 18 Jahre im Knast gesessen. Ja. Was hast du getan? Warum warst du im Knast? Ich habe eine Bank ausgeraubt in Bayern. Und dafür gab es 18 Jahre? Ja, das war mit Schusswaffe. Was heißt mit Schusswaffe? Ist jemand zu Schaden gekommen oder ist gar jemand ins Leben gekommen? Ich habe eine Geiselnahme gemacht. Ich habe aber dann resigniert, ich habe aufgegeben, weil du ja eh keine Chance hast. Mhm. Ums Leben gekommen ist Gott sei Dank keine, muss ich sagen. Das ist ja schon für unser Strafrecht eine recht hohe Strafe, 18 Jahre. Ja gut, ich meine, das ist ja vom Bundesland zu Bundesland ist es ja, mhm, unterschiedlich. Mhm. Ich war zum Beispiel im bayerischen Strafvollzug. Mhm. 18 Jahre Gefängnis. Und du hast gerade Sachen gesagt, die man so immer wieder hört, aber natürlich nicht von Seiten der Strafgefangenen oder sehr selten zumindest. Du sagst, im Knast geht es hotelähnlich zu. Wie meinst du das? Natürlich. Also ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, in einem Strafvollzug zu arbeiten. Habe ich aber heute keinen Bock, dann stelle ich einen Antrag auf Taschengeld. Dann kriege ich im Monat 52 Mark Taschengeld. Das heißt, ich darf mir, mhm, davon Kaffee kaufen, Tabak kaufen. Aha, also du musst nicht arbeiten? Laut Strafvollzugsgesetz ist der Gefangene zu einer Arbeit verpflichtet. Mhm. Aber nachdem die Knäste ja alle überfüllt sind und auch die freie Marktwirtschaft eben nicht mehr so viele Aufträge den Gefängnissen geben kann, mhm, ist natürlich Arbeit im Knast schon Luxus, würde, mhm, ich so sagen. Also du kannst auch beantragen, dass du nicht arbeitest und dann bekommst du ein Taschengeld. Wenn du aber arbeitest, was bekommst du denn da die Stunde? Da bekomme ich 1,78 brutto die Stunde. Mhm. Was ja nicht viel ist, ne? Nein, gut. Dann geht natürlich 2/3 geht weg auf die Rücklage, das heißt Überbrückungsgeld. Mhm. Dann, wenn du heute mal wieder aus dem Gefängnis rauskommst, dass du gewissen Teil, also dass du die Zeit überbrücken kannst. Also du würdest nicht kritisieren, dass das Geld zu wenig ist, was man da bekommt als Strafgefangener? Wenn es nach mir ging, überhaupt nichts. Überhaupt weil nicht, ich meinem persönlichen Meinung, mhm, ich habe eine Straftat gemacht, ich habe jemand anders, mhm, jetzt seit ich vergewaltigt, getötet, mhm, etc. Mhm. Und werde noch dafür belohnt. Mhm. Jetzt lass mal das Thema Arbeiten. Sag mal noch andere Beispiele, an denen du aufführst. Im Knast geht es den Leuten zu gut, im Knast sieht es aus wie im Hotel. Sag mal noch ein Beispiel. Ja, pass auf. Und zwar die Arbeitszeiten, will ich jetzt mal sagen. Von 7 Uhr bis 11.30 Uhr. 11.45 Uhr gibt es Mittagessen, 13 Uhr wird ausgerückt. Von, mhm, 13 Uhr bis zum 16 Uhr wird gearbeitet, mhm, von 16 Uhr bis 17.30 Uhr Hofgang, das heißt, also draußen im Hof spazieren gehen. Dann kannst du duschen gehen, dann sind die Zellen auf bis um 9:30. Mhm. Ja, dann du hast dein eigenes Fernsehen in der Zelle, du hast dein eigenes Radio in der Zelle, mhm. du hast also 24 Stunden Licht, warm Wasser etc. und brauchst dich um nichts. Man kriegt Zeitschriften und Bücher, die man haben will wahrscheinlich. Ja, also einmal in der Woche kommt der Bücherhauser, also wir sagen Bücherhausarbeiter, mhm. ne? Mhm. und sammelt dann die Bücher ein. Mhm. Wir haben da so Listen, was wir gern haben möchten. Mhm. Wie sieht es denn aus so mit sportlichen Aktivitäten? Gibt es beispielsweise, gab es in dem Knast, in dem du warst, gab es einen Fitnessraum, den ihr benutzen konntet? Ja, das muss man so sehen, wir haben also in Straubing waren 800 Strafgefangene, davon hatten wir 300 lebenslängige, 250 Sicherungsverwahrte und der Rest Zeitstrafe von 6 bis zu 12 Jahren. Mhm. Und weil eben die Gefängnisleitung eben in so einem großen Knast und mit so hohen Strafen Angst haben vor Meutereien oder so Zeug, natürlich gibt es da Fitness-Dings, Gewichtheben, Sport, Schwimmbad. Das sind Schwimmbad auch. Schwimmbad im Knast. Ja, das ist eben das, also Freibad, ne? Mhm. Das ist eben das, wo ich eben sage, ich werde belohnt mhm. dafür, dass ich dich, Domian, dein Lohn raube. Mhm. Du arbeitest, hast für dein Geld, ich schlag dir eine über die Birne, klau dein Geld, ich werde belohnt. Mhm. Ich bin ja so eine arme Sau auf Deutschland, ich kriege einen Pflichtverteidiger und du kriegst nichts. Nun sagst du natürlich drastische Worte, ne? Und ich würde gerne jetzt mal in den einen oder anderen Knast reingucken, die uns jetzt hören, die Knackis. Meinst du, dass die Jungs dir eigentlich zustimmen oder würden die dir einen für die Birne hauen, wenn die dich jetzt zu fassen bekämen? Ja, im Gefängnis will ich mal so sagen, machen alle einen auf Hartz. Ja, du musst ja auf Hartz machen. Ist mir klar. Ich meine, was denkst du, was die für eine Auffassung haben? Meinst du, dass die meisten Knackis so denken wie du und die sagen, uns geht's zu gut hier? Ja, im Gefängnis sagen sie natürlich das Gegenteil, aber wenn sie wieder draußen sind, ja, dann sagen sie natürlich, da drin ist auch meine Meinung. Mhm. Ja, da bin ich mir auch ganz sicher. Weil ich sag selber, ich war 18 Jahre drin und ich sag auch, Scheißladen, Mispo, keine Frauen, nix und so. Ja, Mist, wie hier alles läuft, es läuft alles, die verstößen in ihren Gesetzen, so habe ich geredet. Mhm. Aber wie würdest du dir denn einen optimalen Strafvollzug vorstellen? Wie sollte es aussehen? Also, für mich ein optimaler Strafvollzug heißt, der Gefangene soll wirklich nachdenken über das, was er getan hat. Ja, soll er auch, ich verwende jetzt mal einen etwas altmodischen Begriff, soll er auch dafür sühnen und Buße tun, was er angerichtet hat? Also kurz gesagt, Steinbruch. Also Arbeit im Steinbruch? Ja, würde ich sagen. Arbeiten im Steinbruch und ohne Entlohnung. Mhm. Wenn Entlohnung, dann eben das Geld an den Opfer. Mhm. Das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass du jetzt 90% der Zuschauer und Zuhörer wahrscheinlich aus dem Herzen sprechen wirst. Weil ich in dieser Sendung, vielleicht weißt du das, kann ich nicht einschätzen, so oft schon mit Opfern gesprochen habe und die mir erzählt haben, wie gering die Strafen bei schlimmsten Straftaten ausgefallen sind. Entschuldigung, Domian, dass ich dich unterbreche. Es sind keine Strafen. Mhm. Wenn ich heute verurteilt werde zum Gefängnis, ist es keine Strafe. Die Strafe ist draußen. Mhm. Ich bin seit 4.5. dieses Jahr draußen. Mhm. Für mich ist heute die Strafe. Mhm. Damals Strafe, eingesperrt 8 Quadratmeter, Mittagessen, Frühstück, Abendessen. Also das war perfekte Vollversorgung. Also die These von Klaus ist, dieser These schließen sich sicher sehr viele Menschen an, wie gesagt, in den Knästen geht es zu lasch zu. Die Strafen sind viel zu harmlos. Jetzt aber noch eine Frage zu dir. Du bist nach 18 Jahren jetzt rausgekommen. Wie sieht denn deine Zukunft aus? Was möchtest du machen? Ja, was ich machen möchte, ich habe jetzt bereits meine Arbeitsstelle gefunden. Ich habe meinen Chef Nägel mit Köpfen gemacht. Was ist das für eine Arbeitsstelle? Möchte ich jetzt nicht sagen, weil der Chef zuhört. Aber das heißt, eine Arbeitsstelle, das ist ja schon das Allerwichtigste. Ja. Die ist gefunden. Wie ist das, wenn man nach 18 Jahren rauskommt? Ich könnte mir vorstellen, dass man ganz große Schwierigkeiten hat, sich überhaupt so im Alltag zurechtzufinden, weil es so viele Entwicklungen gegeben hat, die man dann im Knast nur aus dem Fernsehen vielleicht mitbekommen hat. Nein, Entwicklung, es liegt an jeder Person selber. Schau her, zum Beispiel, das ist jetzt 2,5 Monate zurück, da bin ich hier in der Umgebung einkaufen gegangen, dann habe ich mein Lebensmittel eingepackt in eine Tasche und da war in der Ablage, wo man es einpackt, war Geldbörse mit 250 Mark gestanden. Also gelegen. Ich habe die Geldbörse genommen, das glaubst du vielleicht nicht, habe reingeguckt, waren 250 Mark. Hm. Ich habe das Portemonnaie genommen, habe es der Kassiererin gegeben. Warum soll ich das nicht glauben? Natürlich glaube ich es dir. Ich war stolz. Und da habe ich gesagt, ey Klaus, du hast es geschafft. Ja, ich habe kein Recht mehr, das ist meine persönliche Meinung, ich habe kein Recht mehr, dir oder jemand anders das Geld wegzunehmen. Ich muss für mein Geld arbeiten. muss meinen Verpflichtungen nachkommen und dann bin ich wieder Glied der Gesellschaft. Mhm. Und das hat mir nicht der Strafvollzug angeeignet, das habe ich mir selber angeeignet. Ich danke für deinen Anruf, Klaus, und wünsche dir alles Gute für deine Zukunft. Danke, mach weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. So, ihr Lieben, wenn ihr euch mit mir auch unterhalten wollt, egal über welches Thema, das hier ist die Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Nächster Anrufer ist der Stefan. Hallo Stefan. Hallo. 22 Jahre alt. Ja, richtig. Und was ist dein Thema? Ja, mein Thema ist das leidige Thema Frauen. Da muss ich eben sagen, dass ich nicht alleine so gesehen anrufe, sondern im Auftrag einer Newsgruppe. Das ist so eine Art Diskussionsforum innerhalb des Internets. Eine Liebesgruppe? Nein, eine Newsgruppe. Ach, eine Newsgruppe. Ja, Liebesgruppen gibt es darunter auch. Liebesgruppe ja. Wäre auch mal eine schöne Sache. Ne? Lasst uns doch alle Liebesgruppen bilden. Also erzähl. Nee, also darüber wird halt nur über das werden halt nur Nachrichten, Postings heißen die, verschickt und darin unterhält man sich dann halt über längere Zeit. Mhm. Wir kennen uns alle schon recht lange jetzt dadurch und haben uns also alle auch schon mal kennengelernt auf einem Meeting. Mhm. Ich denke, die werden auch jetzt alle zugucken, weil die das garantiert wissen. Okay, aber sag mal, um was es geht. Ja, richtig. Und zwar haben wir dabei festgestellt, weil wir über sehr viele Sachen reden, dass jeder irgendwie ganz bestimmte Lieder zu einer tragischen Geschichte in Bezug zu einer Liebschaft hat, halt eben auf Frauen hat. Mhm. Und wenn man dann irgendwann dieses Lied einmal wieder hört und dann daran erinnert wird oder so, dann schaltet man das Lied nicht ab, sondern ganz im Gegenteil, man schaltet es dann die ganze Zeit immer wieder lauter und dann muss man all diese Lieder ständig hören. Also alle Lieder, die irgendwie in diese Richtung gehen. Wir haben dabei festgestellt, dass wir Heulkassetten oder Heul-CDs heutzutage halt uns angelegt haben, die wir dann ständig dann von morgens bis abends dann durchnudeln, weil man dann gerade genau in dieser depressiven Phase ist. Ja, das, glaube ich, geht uns allen so, dass man Musik hat, die einen in Verbindung bringt mit gewissen Ereignissen, ne? Seien es nur traurig oder weniger traurig. Ja, nee, das ist ja klar. Aber warum, wenn ich depressiv bin, warum bringe ich mich dann in eine noch schlechtere Lage? Ich meine, diese Lieder, die verschlimmern das ja alles. Dann fange ich richtig erst an zu heulen und mit mir kann man lange Zeit nichts mehr anfangen. Ich schwimme im Moment so ein bisschen in unserem Thema. Du hast gerade gesagt, es geht um das Thema Frauen. Jetzt sind wir gerade bei Liedern. Ja, so gesehen geht es um die Lieder von den Frauen. Also es geht immer um das leidige Thema, weil die dann mal halt im Hintergrund liegen. Ja. Worauf ich mich dann im Nachhinein legen wollte, ist, warum muss ich denn diese Verstärkung dann zu diesen Gefühlen dann immer haben? Ja, weiß ich. Ich meine, eigentlich ist es doch was Negatives. Warum braucht man dann diesen Kick, das Ganze noch schlimmer zu haben? Ja, da stellst du mir jetzt eine Frage. Da bist du vielleicht ein bisschen verschroben, ne? Dass du dich dann noch immer wieder hineinsteigerst. Also wenn du in einer schlechten Stimmung bist, um es jetzt nochmal zusammenzufassen, hörst du dir Lieder an, die dich an traurige Dinge auch noch erinnern. Und dann zieht sich das Ganze noch weiter runter. Ja. Und die Frage ist jetzt, Domian, warum bin ich so? Ja, warum sind wir so? Ich bin ja nicht alleine so. Wir haben in der Newsgruppe... Ich bin nicht so. Ja, komische Newsgruppe vielleicht, aber ich bin nicht so. Also komisch sind wir auch nicht. Also es sind ja witzig Leute aus allen Ecken Deutschlands, aus allen Schichten. Und wir haben uns dann gegenseitig auch die Lieder zugetextet. Ja. Was uns am schlimmsten trifft oder aber so. Ich meine, du hast natürlich recht. Irgendwo haben wir, das habe ich auch, so eine Seite in mir, wenn es mir irgendwie schlecht geht, dass man vielleicht auch so eine Lust an der Melancholie hat oder eine Lust vielleicht auch ein bisschen am Schmerz hat und sich dann noch mehr einlullt in eine Traurigkeit, wenn es einem schon sehr schlecht geht. Und das geht mit Musik natürlich dann wunderbar. Wenn man das bis zu einem bestimmten Grade macht, ist das vielleicht auch ganz okay noch und nicht so schlimm. Es ist sicher noch kein Problem für einen Psychologen oder so. Aber vielleicht ist es wirklich eine menschliche Veranlagung, sowas zu machen. Oder zumindest eine West-Veranlagung. Ich weiß nicht, wie die Leute in Afrika sind oder in Asien, ob die das da auch machen, keine Ahnung. Das würde mich auch mal interessieren, ob das wirklich überall genauso ist. Oder ob man da irgendwelche anderen Lieder hört, was weiß ich, Samba-Rhythmen oder so. Ja. Das war's schon? Ja, also darum ging es dann eigentlich. Ja. Also eine konkrete, differenzierte Antwort kann ich dir darauf nicht geben, das weiß ich nicht. Ja, habe ich auch noch nie so richtig drüber nachgedacht, muss ich dir sagen. Ja, wir hatten uns innerhalb der Newsgruppe halt gefragt, wer kann uns darauf eine Antwort geben? Und dann meinte einer, ja, nur ein Psychologe. Und dann meinte ich, ach, ich weiß, wo man anrufen kann. Am besten den Domian, der hilft allen Leuten in allen Lagen. Und, Nee, das weiß ich wirklich nicht. Also ich glaube, das ist wirklich, viele Leute machen. Und wenn man das nicht extrem sich da hineinsteigert, ist das auch noch normal und nicht weiter bedenklich. Grüß mal deine News-Gruppe von mir. Ja, das werde ich machen. Ich wette, die posten gerade das ganze Usenet wieder zu mit irgendwelchen Nachrichten. Ah, wir waren bei Domian oder was weiß ich. Gut, Stefan, bist du denn im Moment in einer aktuellen Liebestrauerphase? Ja, und zwar ziemlich tief drin und dadurch kam das Ganze ja überhaupt erstmal zustande. Und was für eine Musik hörst du dann? Ich höre so meistens dann, ja, Kuschelrocken ist ja ein Begriff, ne? Ja. Und da also dann sowas wie I Believe, I Should Have Known Better oder und dann, Show Me Heaven. Ah, und dann liegst du da auf deiner Couch und du tust dir so selbst leid, ne? Und denkst, ich armer Stefan. Ja, so geht's dann. Ich höre dich nicht mehr. Bitte? Ah, jetzt bist du da. Ja. Hat das irgendwas weg? Ich hab gesagt, und dann liegst du auf deiner Couch und sagst, ah, ich armer Stefan. Ja, ist so, ja. Ein bisschen Selbstmitleid, das gehört dann irgendwo da dazu. Ja, aber meine Newsgruppe hat da Anlass dran. Also nicht übertreiben und dann ist es schon in Ordnung. Ja, okay. Alles Gute. Wieder. Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, ich will euch noch was sagen. Am Freitag, diese Woche Freitag, sind Heller von Sinnen und Jürgen Domian in Essen im Cinemax um 20.30 Uhr und wir lesen aus unserem Buch Jenseits der Scham. Und nächste Woche Freitag, also am 3. November, haben wir hier mal wieder prominenten Besuch. Es wird der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen hier sein, Wolfgang Clement. Und der wird euch Rede und Antwort stehen, mir Rede und Antwort stehen. Und ihr könnt den Wolfgang Clement fragen, was man ihn vielleicht so ein Politiker immer mal fragen wollte, was man aber nicht kann, weil man an die Politiker ja so nicht rankommt und man hört ja nur die üblichen Politiker-Interviews. Also was euch interessiert an Wolfgang Clement, nächste Woche Freitag am 3. November. Weiter geht es jetzt mit Uschi. Uschi, wie habe ich sie? 49 Jahre alt, guten Morgen. Ja, und zwar am Montag hat eine junge Frau bei dir angerufen, die ihren toten Großvater gesehen hat. Ja, ja. Ich erinnere mich. Und wir haben so ein bisschen geschmunzelt. Ne? Ja, ja. Und mir ist vor 4 Jahren was Ähnliches passiert. Aha. Und zwar, ich war sehr krank. Ich hatte eine Gehirnblutung. Oh ja, das ist ja schlimm. Ja. Und mein Hausarzt hat eine Fehldiagnose gestellt. Der hat mir halt eine Beruhigungsspritze gegeben und hat gemeint, ich soll mich ins Bett legen und am nächsten Tag wäre wieder alles in Ordnung. Und ich wollte auch ins Bett gehen und dann höre ich ganz plötzlich die Stimme meines Vaters. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt 16 Jahre tot. Mhm. Er hat zu mir gesagt, wenn du dich jetzt ins Bett legst, stehst du nie wieder auf. Und ich habe mich umgedreht und es war ganz komisch. Es war keiner im Zimmer. Ich war ganz alleine. Mhm. Und ich habe dann einen kurzen Moment nachgedacht und habe zu meinem Mann gesagt, also ich muss ins Krankenhaus. Mhm. Also du warst definitiv alleine im Zimmer? Ja, ganz alleine. Wie hast du diese Stimme wahrgenommen? War die so hallig im Raum oder kam die gezielt aus einer Ecke oder wie war das? Nee, ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall eine ganz warme, beruhigende Stimme. Mhm. Eine Männerstimme. Es war genau die Stimme meines Vaters. Es war für dich sofort klar, dass die Stimme von Papa? Ja, ja. Das war nicht irgendeine Männerstimme, sofort nein, war es für dich, nein, das ist mein Vater. Die Stimme meines Vaters. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren. Lass mich noch fragen, warst du in dem Moment erschrocken? Für einen kurzen Moment ja. Mhm. Ich wusste ja, er ist tot und ich habe mich trotzdem umgedreht. Ich war der Meinung, er steht jetzt direkt hinter mir. War das für dich eine gruselige Situation oder eine doch eher ja warme Atmosphäre? Nee, es war nicht gruselig. Es war eine warme Atmosphäre. Ich wusste in dem Moment irgendwie, ich bin nicht alleine. Mhm. Wir sind dann ins Krankenhaus gefahren und ich habe dann dem Arzt die Symptome geschildert. Der hat dann eine CT gemacht und während der CT habe ich dann... Computertomographie, ne? Ja, ja, eine Computertomographie. Und währenddessen habe ich wieder die Stimme meines Vaters gehört. Da hat er gesagt, jetzt wird alles gut. Während der Computertomographie? Ja, du liegst ja in der Röhre drin, darfst dich ja nicht bewegen. Und es ist sehr laut in der Röhre. Ja. Und dennoch hast du diese Stimme gehört. Ja, ganz genau. Und die haben dann das Aneurysma festgestellt, also die Gehirnblutung. Mhm. Ich wurde dann in die nächste Uniklinik per Notarzt eingeliefert. Mhm. Und ich hatte überhaupt keine Angst. Mhm. Das heißt, wenn du die Stimme nicht zu Hause gehört hättest, wärst du vielleicht gestorben. Ja, wenn ich auf meinen Hausarzt gehört hätte, wäre ich gestorben. Mhm. So ein Aneurysma muss innerhalb von 72 Stunden operiert werden, denn das blutet immer wieder nach. Mhm. Mhm. So, und... Jetzt frage ich dich, warst du vorher eher eine rationale Frau und hast gesagt, sowas gibt es nicht, ich glaube nur das, was ich sehe, oder hast du schon immer so ein bisschen so eine Affinität zu solchen Dingen auch gehabt? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wenn mir so jemand was erzählt hätte, ich hätte darüber geschmunzelt. Mhm. Wie ordnest du das jetzt für dein Leben ein? Was bedeutet das? Ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Vater. Wir haben uns zwar wenig gesehen, weil wir weit auseinander gewohnt haben, aber er hat immer zu mir gesagt, wenn du mich brauchst, ich bin für dich da. Mhm. Ja, ich meine es anders. Glaubst du jetzt durch diesen Vorfall, sage ich mal, glaubst du jetzt konkret oder konkreter an ein Leben nach dem Tod? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Hast du vorher nicht so geglaubt? Nö. Mhm. Wenn mir da irgendjemand was erzählt hätte, ich hätte gesagt, du spinnst oder es kann nicht sein. Mhm. Aber von dem Zeitpunkt an, ich war ruhig, ich brauchte keine Beruhigungsspritze. Mhm. Ich bin dann in die Uniklinik gekommen, die haben dann nochmal alle Untersuchungen gemacht, wo das genau ist und. Der Arzt saß abends noch 2 Stunden bei mir am Bett, hat dann noch gefragt, ob ich eine Beruhigungsspritze oder irgendwas zum Schlafen haben wollte. Ich sag nee. Für mich stand klipp und klar fest, ich komme aus dieser Situation heile wieder raus. Also du bist da ganz gelassen dann rangegangen. Ja. Die OP hat 5,5 Stunden gedauert. Mhm. Das heißt, wenn nach der Erfahrung, die du gemacht hast, ist das für dich ganz glaubhaft, was die Anruferin am Montag erzählt hat? Dass der Opa da plötzlich stand, da war er auch noch zu sehen, der Opa. Ja. Mhm. Das sind immer so Geschichten, ich habe es am Montag auch schon gesagt, wo man im ersten Moment so schmunzelt und sagt, naja, Geister und Stimmen und so. Ja. Aber ich glaube, für die Personen, die das erleben, ist das was ganz Elementares. Ne? Ja, ja. Und ich bin fest davon überzeugt, wenn ich wieder in so eine lebensbedrohende Situation komme, ich denke, mein Vater meldet sich wieder. Das heißt, du hast jetzt weniger Angst vom Leben, du hast weniger Angst im Leben vor allen möglichen Sachen. Ja. Mhm. Ich denke immer, es ist jemand da, der mich beschützt. Mhm. Und ich habe auch keine Angst mehr vor dem Tod. Mhm. Denn ich bin so knapp daran vorbeigeschlittert und es geht mir heute wieder super, ich kann alles machen, ich bin wieder topfit. Hattest du vorher, vor dieser Wahrnehmung, mehr Angst oder große Angst vor dem Tod und vor dem Sterben? Nee, eigentlich nicht. Ich war immer der Meinung, es kann mir nichts passieren. Mhm. Wenn man gehört hat, ach, der ist so krank oder dies oder jenes, nö, habe ich immer von mir weggeschoben, passiert mir nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn man dann auf einmal von jetzt auf gleich in so eine Situation kommt, denkt man hinterher ganz anders drüber. Also, etwas, was dein Leben geprägt hat, was du wahrscheinlich bis ans Ende deiner Tage als gute Erinnerung bei dir behalten wirst. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Mhm. Alles Gute, Uschi. Ja, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 5678 111, meine heiße Nummer hier. 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Christian. Ach, Christian, hallo, du bist dran, ne? 19. Ja, hallo, Domian. Ich will mal ganz kurz, warte mal einen ganz kleinen Moment, Christian. Wo ich gerade deinen Namen höre, fällt mir was ein. Ich habe gestern einige Faxe bekommen, wo die Leute mich gebeten haben, sag uns doch bitte etwas zu dem Big Brother, Christian. Du hast ihn kennengelernt bei Harald Schmidt. Ich habe ihn kennengelernt bei Harald Schmidt und wir haben eine ganze Weile zusammengesessen, vor und nach der Show. Und ich kann euch nur vermitteln und sagen, dass er ein sehr höflicher und netter junger Mann ist. Und überhaupt nicht so, wie man ihn im Fernsehen kennt, so laut und ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Es war ein sehr angenehmer, freundlicher Mann. Christian, jetzt bist du dran. Ja, das ist Domian. Ja. Ja, ich wollte einen Rat von dir haben. Ja. Meine Freundin hat mich verlassen. Also wir haben uns geschritten. Ja. Also sie kam, also ich sage mal, wie es angefangen hat. Sie hat ihre Regel gehabt, also nicht gehabt. Und da ist sie zum Frauenarzt gegangen. Mhm. Also sie war, also dann kam sie wieder. Nach einem anderen Tag hat sie mir gesagt, dass sie schwanger ist. Mhm. Und ich bin erst 19 Jahre und sie ist auch 19 Jahre. Ich bin bei der Ausbildung und sie auch Ausbildung. Mhm. Haben wir gemeint, habe ich gesagt, im Guten, wir sind nur noch für die Ausbildung und so. Und das wäre besser, wenn wir jetzt noch kein Kind hätten, dass wir unsere Ausbildung fertig hätten. Dabei hat sie gesagt, nein, sie will das Kind haben und so. Wie lange wart ihr denn schon zusammen? Ja, 4 Jahre. 4 Jahre. Ja. Und dann hat sie gesagt, sie will das Kind haben und so. Wir wohnen ja auch zusammen und alles. Mhm. Und dann hat sie gesagt, sie will das Kind haben, unbedingt will sie es haben und so. Und da habe ich gesagt, wir können doch auch noch später Kinder haben. Und was regst du dich denn so auf? Ja. Und dann hat sie gesagt, nein, sie will es jetzt haben und es ist da und sie will es haben. Dann habe ich gesagt, es wäre besser, wenn wir es nicht haben. Mhm. Dabei haben wir uns dann geschritten und so. Dann habe ich gesagt, dass wir erstmal unsere Ausbildung fertig machen und das. Mhm. Und sie will, also sie ist ein Sturkopf, sie will immer ihren Recht haben, mhm. immer. Mhm. Sie will immer Recht haben, sie meint immer, alles ist das Beste. Mhm. Und da habe ich gesagt auf sie, ja, und ich will das Kind jetzt nicht. Dieses Gespräch, also, von dem du jetzt erzählst, wann genau war das? Also das ist passiert, also ich weiß nicht genau, knapp einen Monat. Mhm. Wie ist denn jetzt dieser Streit? Ich meine, da sind ja nur zwei, da gibt es ja keinen Kompromiss, entweder ja oder nein. Wie ist denn jetzt in den letzten Monaten, wie hat der Streit sich denn entwickelt und welche Entscheidung wurde gefällt? Also wo sie schwanger war, hat sie mir das einen anderen Tag erzählt. Mhm. Und dann habe ich gesagt nein und sie hat ja gesagt. So weit waren wir schon mal. Ja. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, und dann, jetzt hat sie mich verlassen, ist nach ihrer Mutter gefahren. Mhm. Also ich habe sie gesagt nein, hat sie gesagt, sie fährt nach ihrer Mutter. Mhm. Und da habe ich jetzt aus Spaß gesagt, ich hätte gesagt, dass sie nie nach ihrer Mutter fährt, dann fährt doch. Und am anderen Tag kam ich von meiner Ausbildung wieder und sie hat ihre ganzen Sachen genommen, war immer bei ihrer Mutter. Sie ist also ausgezogen bei dir oder bei euch? Ja, bei mir. Ist zu ihrer Mutter gezogen, ja. Weil sie gerne das Kind haben möchte? Ja, genau. Und jetzt wahrscheinlich von dir auch sehr enttäuscht ist, dass du gesagt hast, nein, ich will es nicht, lass es abtreiben. Ja, das ist ja genau das. Das ist jetzt der Konflikt, ne? Der, ja. Das Problem, was vorliegt. Und ich will sie unbedingt zurückhaben. Ich weiß so, nicht. Jetzt erzähl mal langsam. Wann ist sie denn ausgezogen? Wie lange bist du jetzt schon alleine? Ja, das so 2 Wochen. 2 Wochen. Habt ihr denn in diesen 2 Wochen Kontakt miteinander gehabt? Nein, sie hängt immer ein und alles. Ich will sie ja jetzt sagen, was ich sie zurückhaben will. Mhm. Was ich mir überlegt habe, ich will das Kind haben mit sie. Ich liebe sie ja über alles. Also du hast dich jetzt umentschieden. Ja, genau. Du sagst, ich liebe dieses Mädchen, diese Frau sehr und ich bekenne mich jetzt auch zu dem Kind und möchte auch das Kind haben. Ja. Und du hast gar keine Möglichkeit, ihr das zu sagen, ihr das mitzuteilen. Ja, genau. Schaut oder hört sie denn öfters diese Sendung, weißt du? Ja, sie sieht jeden Tag die Sendung. Jeden Tag? Ja, sie sieht dich immer. Das heißt, sie hat dich jetzt schon längst erkannt. Ja. Und sie hat genau kapiert, das ist mein Christian, der da redet. Ja, genau. So, Christian, jetzt, wie heißt sie mit Vornamen? Sie, Alena. Alena. Jetzt hast du die Möglichkeit, direkt Alena anzusprechen. Mach das bitte. Alena? Ich bin Christian, ich liebe dich über alles und ich will dich und das Kind auch. Es wäre schön, wenn du wieder zu mir zurückkommst. Und jetzt hoffen wir ganz, ganz doll, dass die Alena dich gleich noch anruft. Am besten sofort, nachdem unser Gespräch hier beendet ist. Ja. Liebe Alena, wenn er dich sehr verletzt hat, was ja auch verständlich ist, und er etwas gesagt hat, vielleicht auch, womit du gar nichts anfangen konntest und was dich sehr betrübt hat, gib eurer Beziehung doch auf jeden Fall jetzt nochmal eine Chance und redet miteinander. Redet auf jeden Fall miteinander. Und vielleicht könnt ihr ja wieder alles zurechtbiegen. Und wenn jetzt das Kind zur Welt kommt, gibt es ja nichts Schöneres, wenn das in eine intakte Liebesbeziehung hinein wächst und hineingeboren wird. In eine kleine Familie. Ja, du hattest ja recht. Du hast ja auch recht und sie auch. Aber ich habe immer gemeint, erstmal die Ausbildung fertig machen. Okay, das ist ja das und so. Ja. Kann man ja vielleicht auch so sehen, aber nun ist es ja eine viel schönere Lösung, wenn du jetzt gesagt hast, ich möchte das Kind auch haben. Irgendwie kriegt ihr das auch schon hin mit den Ausbildungen. Und ja, ich wollte ja auch das Kind, aber ich wollte ja nur erklären, was besser wäre mit unserer Ausbildung und so, weil man dann natürlich... Ich verstehe. Ja, es ist ja auch nicht, man muss ja... Aber du bist schon wahrscheinlich einen Schritt zu weit gegangen. Das ist natürlich für sie sehr schmerzlich gewesen. Wahrscheinlich so eine Reaktion von dir zu hören. Vermutlich hatte sie damit gerechnet, dass du dich freust, ne? Ja, das war es nämlich. Das war die Enttäuschung von mir. Ich bin so blöd. Also jetzt merke ich es erst, wo sie weg ist. Also Alena, jetzt gib ihm bitte eine Chance und ruf ihn ganz schnell an. Ruf ihn jetzt gleich an. Und ich wünsche euch beiden und euch dreien dann in Zukunft von Herzen alles Gute. Sag mal, Christian, die Beziehung so zwischen dir und deiner Freundin war vorher sehr schön und sehr in Ordnung. Ja, alles in Ordnung. Alles in Ordnung, also eine gute Liebesbeziehung. Ja, alles. Wir haben alles zusammen gemacht. Wir haben immer, wenn ich ausgegangen bin mit meiner Freundin oder so, habe ich, also wir sind ja verlobt, meine Verlobte überall mitgenommen. Es war kein Moment, wo wir nicht zusammen waren. Weißt du, was wir jetzt machen? Jetzt blockieren wir nicht länger die Leitung, damit die Alena dich anrufen kann. Ja, genau. Ne? Alles Aber Gute. Ja, ich wollte mal fragen, ob ich nicht ein Autogramm haben könnte. Mein Lieber, ruf bitte, und die alle anderen auch, ruf bitte am Tag diese Nummer hier an. Dann geht das ganz automatisch, die Nummer 0800 567 8111. Ja gut, okay. Danke nochmal. Alles Gute, toi toi toi, tschüss. 1:31 Uhr auf die Sekunde und jetzt machen wir eine kleine Pause. 1.31 Uhr, 56 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian, heute ohne festes Thema. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111. Morgen heißt unser Thema, ich bin vorbestraft. Wenn ihr mit mir reden wollt über dieses Thema, wenn ihr vorbestraft seid und mir darüber erzählen wollt, dann könnt ihr das gerne morgen tun. Das ist das Thema morgen bei Domian. Ich bin vorbestraft. Als nächster Anrufer, oder das ist so ein Name, wo ich nicht weiß, es kann ein Mann sein, eine Frau. 26 Jahre, Chris, guten Morgen. Ja, hallo, hier ist Chris. Ein junger Mann mit einer super schlechten Leitung. Also du bist jetzt auch schlagartig etwas schlechter geworden, etwas leiser. Wir versuchen das mal und wenn es gar nicht geht, brechen wir es ab und wir wählen dich nochmal neu ein. Mhm. Chris, um was geht's denn? Ich bin transsexuell. So. Ja. Und mein Problem ist, dass ich im Moment das Gefühl habe, in einem ganz tiefen Loch zu stecken. Warum? Unter anderem, weil ich irgendwie was vermisse, sprich eine Beziehung, einen Menschen, an den ich mich anlehnen kann, diese Nähe, diese Geborgenheit in einer Beziehung. Mhm. Erzähl mal weiter. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen, mit einer Frau eine Beziehung einzugehen, aus verschiedenen Gründen, wie zum Beispiel, dass ich der Frau nicht die Zeit stehlen möchte, eine neue Beziehung einzugehen und... Das heißt, lass uns mal eben klären. Du bist vom Körper her ein Mann. Richtig. So ist es richtig. Und wir erklären es nochmal für die Leute, die nicht so sehr in dieser Thematik sind, der Transsexualität. Und möchtest eigentlich, fühlst du dich als Frau und hättest lieber auch den Körper einer Frau? Richtig. Wie lange ist dir das schon klar, dass du im falschen Körper geboren, in den falschen Körper geboren wurdest? So richtig hundertprozentig klar ist das seit circa anderthalb Jahren, zwei Jahren. Mhm. Hast du denn bis vor anderthalb, zwei Jahren schon mal Beziehungen gehabt, längere Beziehungen? Ich habe eine Beziehung in meinem Leben gehabt und die lief über fünf Jahre. War das eine Beziehung zu einem... Bitte? Das war eine Beziehung zu einer Frau. Ja, und mit dieser Frau bin ich auch heute noch sehr, sehr gut befreundet. War das auch eine sexuelle Beziehung? Ja, die aber im Laufe der Zeit zum Schluss immer weniger wurde. Also es wurde immer mehr eine platonische Beziehung. Richtig. Mhm. Wärst du denn heute überhaupt noch in der Lage, so rein körperlich und auch von deiner Lust her, als Mann mit einer Frau zusammen zu sein? Jein. Also körperlich wäre ich schon in der Lage, aber... Würde dir denn die Sexualität auch Spaß machen, mit einer Frau zu schlafen? Würde es dich überhaupt erregen? Erregen würde es mich schon. Mhm. Ich denke mal, das ist eine körperliche Sache. Aber ich würde dabei nicht unbedingt Spaß empfinden. Mhm. Jetzt war dein Anfangsstatement gerade ein Anfangssatz, dass du dich sehr einsam fühlst und du eine Beziehung sehr vermisst. Richtig. Was meinst du, das habe ich gerade nicht richtig verstanden. Woran das liegt das jetzt an deiner transsexuellen Identität, dass du damit nicht richtig zurande kommst? Woran liegt es, dass du nicht eine neue Beziehung finden kannst? Weil ich mir das mit einer Frau, wie gesagt, nicht mehr vorstellen kann. Mhm. Aus dem Grund, dass ich halt keine richtige Lust mehr dabei empfinde, mit einer Frau zu schlafen. Mhm. Zum anderen würde ich der Frau sehr ungerne sozusagen die Zeit stehlen, eine neue Beziehung einzugehen. Also deswegen hatte ich ja auch die Beziehung mit meiner damaligen Freundin abgebrochen. Also aus Rücksicht auf die Frau würdest du es dann auch nicht machen. Richtig. Was dich sehr ehrt und was sehr nett ist. Könntest du dir dann eine Beziehung zu einem Mann vorstellen? Bedingt. Das Problem ist bei mir, ich bin, was das angeht, sehr schüchtern. Mhm. Und hinzu kommt dann auch noch das, was andere über mich denken oder sagen würden. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Beziehung mit einem Mann eingehen würde, kommt ja auch sehr, sehr schnell das Gerücht bzw. der Gedanke auf, schwul zu sein, und genau das bin ich nicht. Und dazu habe ich auch eine Ja, natürlich, das bist du nicht. Aber das ist für die Außenwelt natürlich erstmal nicht begreifbar. Du bist äußerlich, siehst du aus wie ein Mann. Und wenn du mit einem Mann was hast, denken die Leute, dass du schwul bist. Mir ist schon klar, dass du eigentlich nicht schwul bist, wenn du von deiner Identität her eigentlich eine Frau bist. Bist du heterosexuell, wenn du dann mit einem Mann zusammenkommst. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr verwurstelte Erklärung. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt so der richtige Weg ist. Wie denkst du dir denn, wie du dein Leben weitergestaltest? Willst du, ich sag jetzt mal, peilst du als Fernziel, vielleicht in einigen Jahren nach intensiver Vorbereitung, eine Operation auch an? Ja, definitiv. Mhm. Das ist natürlich ein langer und harter Weg, Chris, das weißt du wahrscheinlich auch schon. Ich habe in dieser Sendung mit sehr vielen transsexuellen Menschen schon gesprochen und bin einigermaßen informiert, glaube ich, was das für ein steiniger Weg dahin dann sein wird. Mhm. Aber ich habe aber auch noch mit keinem gesprochen, der es bereut oder die es bereut, die hinterher gesagt haben, ich hätte es mir lieber nicht machen sollen. Also mein Coming Out habe ich bisher auch noch nicht bereut, um es mal so auszudrücken. Mhm. Und mein Coming Out habe ich ja damals auch bei dir gemacht. Mhm. Wir haben ja schon mal miteinander gesprochen, vor einem Dreivierteljahr circa. Mhm. Also Chris, ich finde, wenn du jetzt die Sehnsucht hast, mit einem Mann auch in deiner Identität als Frau letztendlich zusammen zu sein, dann lebe das doch erstmal. Auch auf die Gefahr hin, dass was heißt Gefahr? Auf die Befürchtung hin, dass man dich dann als diskriminiert oder irgendwie schlecht behandelt. Aber der Hauptweg für dich muss sein, dass du mit deiner Identität klarkommst und dich dahin entwickelst, wo du hin möchtest und was du eigentlich bist. Ich möchte gern, dass du mit meinem Psychologen jetzt noch ein bisschen redest. Und ich möchte gern, dass der Ferdinand, das ist heute Nacht mein Psychologe, dir auch noch einige Kontaktadressen für transsexuelle, transidentische Menschen vermittelt, okay? Wir legen jetzt mal auf und du wirst gleich wieder angerufen von uns. Okay. Ich wünsche dir alles Gute von Herzen. Ja. Tschüss. Tschüss. Alexander, 21. Ja, hallo Domian. Hallo Alexander. Ich wollte dir eigentlich bloß sagen, also ich habe deine Sendung schon oft gesehen bis jetzt und habe auch schon ein paar Mal probiert anzurufen. Also ich wollte dir eigentlich sagen, dass ich chronische Schmerzen habe. Mhm. Wo hast du chronische Schmerzen? Also im linken Fuß, also von der Hüfte an bis in die große Zehe. Also das ganze Bein runter? Das ganze Bein runter, ja. Was sind das für Schmerzen? Beschreib die mal. Das geht ganz schwer zum Beschreiben, also das ist... für mich sind das die schlimmsten Schmerzen, also das brennt, das sticht, das tobt und das ist alles miteinander mit dabei. Hast du diese Schmerzen immer? Ja, die habe ich immer, also manchmal ein bisschen weniger und meistens nachts, wenn ich ins Bett gehe, dann habe ich es am schlimmsten. Ach, sogar wenn du still liegst und wenn du ruhst, ist es schlimmer, als wenn du dich bewegst? Ja. Du bist ja nur super jung noch, 21 Jahre alt. Wie lange hast du diese Krankheit oder diese Schmerzen schon? Also angefangen hat es jetzt vor 3 Jahren und mittlerweile bin ich jetzt seit einem Jahr in der Behandlung in einem Schmerz also du bist Ambulanz. Ja, in Schmerzambulanz. Und was ist es? Hat man das diagnostiziert, woran es liegt? Ja, das war ein Kunstfehler bei einer Leistenoperation, also Leistenbruchoperation. Mhm. Und kannst du das erklären, was dieser Kunstfehler verursacht hat? Ist ein Nerv durchtrennt worden, ist irgendwas falsch zusammengenäht worden, oder? Ja, da ist ein Nerv eingenäht worden und der Nerv ist von verschiedenen Krankenhäusern oder Ärzten immer wieder entfernt worden und das 6-mal. Wie 6-mal? Du bist 6-mal am Leistenbruch operiert worden? Oder nach dem Leistenbruch bin ich 6-mal, also an der Revidierung heißt es praktisch. Ich verstehe. Ich verstehe, also du hast den Leistenbruch dir machen lassen, danach waren die Schmerzen da und um die Schmerzen wegzukriegen, hat man dich 6-mal dann nochmal operiert und es hat nichts genutzt. Das hat nichts genutzt, also die Schmerzen sind pro Operation immer schlimmer geworden. Mir hat man eigentlich versichert, dass also nichts passieren kann nach der Operation. Mhm. Ja, das ist ja eigentlich eine Routineoperation, der Leistenbruch, genau wie ein Blinddarm oder sowas. Aber es kann eben bei den harmlosesten Operationen können auch schlimme Dinge passieren. Du bist ja wieder ein Beispiel dafür. Ja. Merkst du das auch, wenn das Bein besonders beansprucht ist, vielleicht beim Sport, dass es dann gar nicht mehr geht? Oder gibt es irgendwelche Phasen außer nachts, wenn du sagst, du ruhst, dann tut es dir besonders weh? Gibt es sonst auch noch am Tage irgendwelche Aktivitäten, die dir sehr zu schaffen machen? Ja, wie Sport, das kann ich überhaupt nicht machen. Also wie Fahrradfahren und so, solche Sachen oder Schwimmen, das habe ich alles probiert, da gehe ich unter. Mhm. Weil ich mit dem Bein, also das ist fast scheiße, ich habe auch fast kein Gefühl mehr drin. Auch in die Zehen, das ist alles taub und ich nehme ja mittlerweile 300 Milligramm Morphium. 300 Milligramm Morphium? Ja. Pro Tag? Pro Tag. Um die Schmerzen ertragen zu können? Ja. Und habe trotzdem noch circa 20% Restschmerzen. Oder 30. Du kannst dann ja auch eigentlich gar nicht richtig gehen, ne? Nee, also ich humpel manchmal weniger, manchmal mehr. Also ich humpel richtig. Ist das denn... Ja? Und ziehe auch teilweise Bein hinterher. Mhm. Ist das denn als ärztlicher Kunstfehler anerkannt? Oder streiten die Chirurgen, die es gemacht haben, diese Fehloperation ab? Ja, du weißt ja, ein Huhn pickt der anderen Hände kein Auge aus. Mhm. Also sie streiten das nicht ab, sondern die wollen da nicht drüber reden. Also die sprechen das Gespräch gleich ab. Hast du denn eine, läuft da eine Anzeige, läuft ein Verfahren? Ja, da gibt es einen bestimmten Verein und da bin ich drin und der hilft eigentlich also diesen Leuten besonders. Mhm. Das heißt, du bist da diesbezüglich schon mal in guten Händen, was die juristische Seite angeht. Ja. Ja, wie soll das denn jetzt mit der medizinischen Seite weitergehen? Du bekommst so viel Morphium pro Tag, du bist in einer schmerztherapeutischen Behandlung. Mhm. Haben die Ärzte dir die neuen Ärzte jetzt irgendeine Prognose genannt, gesagt? Ne, die haben gesagt, dass ich muss das mein Leben lang nehmen. Und ich kriege also dreimal in der Woche noch eine Infusion mit Tetanest. Also das ist ein bestimmtes Schmerzmittel. Also das wird in Narkose angewandt. Mhm. Also Narkosemittel ist das. Hast du den Eindruck, dass du immer mehr Mittel brauchst, um es ertragen zu können? Nö, eigentlich momentan nicht. Also ich bin eher nicht dabei, also das ein bisschen runterzubringen. Mhm. Dennoch, wenn man so starke Medikamente bekommt, wie beeinträchtigen dich diese Medikamente in deinem Alltag? Na, also ich habe mich eigentlich ziemlich dran gewohnt. Also früher war es mir eigentlich eher schlecht und total schummrig. Das kommt zwar auch ab und zu, aber also ich habe es eigentlich recht gut jetzt mich dran gewöhnt an das Zeug. Mhm. Das Ganze geht jetzt seit 2 Jahren. Seit drei Jahren. Mhm. Was hast du vorher gemacht? Du bist jetzt 21, da warst du erst 18. Da warst du wahrscheinlich noch Schüler oder Auszubildender oder sowas? Ja, ich war, also gelernter Metzger bin ich. Gelernter Metzger. Kannst du denn jetzt deinen Beruf noch ausüben? Nee, ich darf überhaupt nichts mehr machen. Also es ist zur Zeit also im Herausfinden, was ich noch machen kann. Das heißt, du sitzt auch, so wie viele Kranke oder wie viele Leute es mir hier auch schon erzählt haben, den ganzen Tag musst du zu Hause sein. Ja, also ich habe selber einen Garten und da gehe ich meistens rein und da muss ich mich ablenken, weil irgendwas muss ich tun. Also zu Hause die ganze Zeit rumsitzen, das kann ich nicht. Wie ist das so mit Freunden oder Freundinnen? Also Freundin habe ich keine, die letzte Freundin, was ich gehabt habe, die habe ich noch mehr fertig gemacht. Mhm. Und mittlerweile habe ich also einen sehr guten Freund, den habe ich seit 15 Jahren. Mhm. Und mittlerweile haben wir so eine Clique, also in der bin ich drin und die kümmern sich um mich. Und also immerhin, du bist nicht ganz alleine, das ist ja schon mal sehr wichtig. Wie gehst du damit um, dass die Ärzte dir keine Hoffnung machen können? Also ich komme mir irgendwie vergackert vor. Von den ganzen Ärzten, weil jeder Arzt, wo ich hinkomme, sagt irgendwas anderes. Mhm. Weil ich war ja bei sämtlichen Spezialisten, was bei uns gibt. Könnt ihr mir auch vorstellen, wenn einem sowas widerfahren ist, dass man dann äußerst kritisch Ärzten gegenübersteht und denen vielleicht überhaupt gar nicht erstmal glaubt, ne? Und die gar nicht an sich heranlässt. Ja, genau. Also das Vertrauen zwischen Ärzten, das ist ziemlich schlimm. Mhm. Hast du denn den Eindruck, dass du in dieser Schmerzklinik, in der du da bist, gut aufgehoben bist? Ja, ich bin auch, also eigentlich schon, ich habe auch einen guten Therapeuten, also das ist auch von der Schmerzklinik. Mhm. Es ist eine Frau und die ist eigentlich sehr gut, also die geht richtig auf mich ein. Ich habe ja die Hoffnung, uns hören ja so viele Leute zu, bundesweit, auch sehr viele Mediziner. Vielleicht kriegen wir noch den einen oder anderen Rat, was du tun könntest oder wohin du dich wenden könntest. Mhm. Dann würden wir das natürlich an dich weiterreichen. Mhm. Und ich weiß es nicht. Also ich bitte euch, falls ihr jetzt zuschaut und darüber das wisst oder eine Idee habt, faxt uns das oder ruft uns an und wir stellen dann gerne den Kontakt zu dem Alexander her. Das ist ja nett. Das ist das Einzige, was ich dir anbieten kann, Alexander, weil du ja schon sehr viel gemacht hast und auch schon viel versucht hast. Wovon träumst du jetzt noch? Was wäre ein Traum, den du dir gerne erfüllen möchtest? Mit deinen jetzt erst 21 Jahren. Also, dass ich die Schmerzen los habe und wieder wie ein normaler Mensch arbeiten kann. Mhm. Also, ich würde gern meinen Traumberuf ausüben. Also, in der Metzgerei wieder arbeiten? Nee, das war eigentlich nicht mein Traumberuf, sondern Rettungsassistent war mein Traumberuf. Das ist natürlich sehr schwer, wenn man so eine Erkrankung hat wie du, ne? Ja, ich habe die Ausbildung als Rettungsassistent habe ich gemacht. Mhm. Die habe ich schon vorher zwischen der Zeit, also als Metzger, die habe ich im Urlaub gemacht. Ach so. In der Urlaubszeit. Aber jetzt kann ich leider den Beruf nicht ausüben. Ich habe noch eine Frage an dich. Du sagst, du nimmst so viel Morphium. Besteht die Gefahr, dass man davon abhängig wird? Ja, also das bin ich schon. Ich brauche also mindestens 60 Milligramm am Tag, dass ich keine Entzugserscheinungen kriege. Mhm. Kann man denn das Jahr oder Jahrzehnte lang so einnehmen? Weißt du das? Ja, der Arzt hat zu mir gesagt, also das müsste gehen, aber die müssten das halt dann immer wieder steigern, so wie ich das weiß. Mhm. Ich hatte ja neulich auch ein Gespräch mit einem Schmerzpatienten, der sehr positiv über diese Morphiumbehandlung gesprochen hat. Mhm. Lieber Alexander, also wenn hier irgendwas anläuft, kriegst du das natürlich umgehend zugeschickt oder wir rufen dich an. Das wäre nett. Ich wünsche dir von Herzen, dass es irgendwie sich entwickelt. Irgendwie. Und wenn es ein bisschen besser wird, wäre ja schon Fortschritt. Ja. Danke. Alles Gute, mein Lieber. Okay, ja. Tschüss. Danke. Tschüss. Markus. 19 Jahre, guten Morgen. Ja, 19 Jahre. Ja, 19 Jahre. Ja, ich war auch, mit 17 bin ich eingesperrt worden. Laufen Lebenau. Im Wie? Jungknast. Ja. Und warum? Warum bist du eingesperrt worden? Ich habe schlimme Tat angestellt. Und zwar, ich bin Amok gefahren und da ist mir, bin ich als aus Versehen, habe ich da jemanden zusammengefahren. Im Alkoholzustand. Du hast jemanden umgefahren? Totgefahren? Ja. Totgefahren? Ja. Mit 2,6 Promille. Mit 2,6 Promille. Amok gefahren heißt, du bist wie ein Wahnsinniger durch die Straßen gebrettert. Genau. Mhm. Und war das war ein Fußgänger vermutlich? Nee, ein Autofahrer. Ein Autofahrer. Du bist verwickelt worden in einen Autounfall. Mhm. Und dieser Mensch ist dann in den Folgen des Autounfalls gestorben. Genau. Mhm. Warum bist du Amok gefahren? Das weiß ich auch nicht. Also, ich trinke schon seit meinem 12. Lebensjahr. Mit 14 bin ich dann in die erste Therapie gekommen. Du trinkst, das war gerade so ein Klickzeichen. Du trinkst seit deinem 12. Lebensjahr? Genau, regelmäßig. Mhm. Mit 14 dann bin ich in Therapie gekommen. Mhm. Danach habe ich wieder weiter getrunken. Danach bin ich kurz ins Drogenklima reingefallen. Mhm. So alles probiert, Heroin, Tabletten und so weiter. Mhm. Bin aber gleich wieder raus und bin wieder zurück zum Alkohol. Mhm. Und irgendwie habe ich das dann überhaupt nicht mehr unter Kontrolle gehabt und ich habe das ganze Umfeld außenrum überhaupt nicht mehr gesehen. Und du hattest ja auch in der Zeit wahrscheinlich natürlich keinen Führerschein, ne? Genau. Ja. Ja. Hattest du dieses Auto auch noch geklaut? Bitte? Ja, ja. Das auch noch? Mhm. Mhm. Einbruch, Diebstahl. Mhm. Ja, saßt du alleine in dem Auto oder mit Kumpels noch? Nee, das war alleine. Mhm. Also so eine richtige Karriere in Anführungszeichen, ne? Mit allem drum und dran. Ja, so kann man es sagen. Nee, bevor wir das noch vertiefen, was dann passiert ist danach, wie erklärst du dir oder wie kann man das verstehen, dass du mit 12 Jahren schon angefangen hast, so heftig Alkohol zu trinken? Ja, das weiß keiner. Also von der Familie her und von meinem sozialen Umfeld her war alles eigentlich spitzig, aber... Ach so, du kommst aus einer ganz intakten, normalen Familie? Ja. Aha. Eine der besten Familien, würde ich sagen. Super Geschwister, ich habe noch 5 andere Geschwister, 4 jüngere, noch einen größeren Bruder. Mhm. Und also, ich habe eigentlich alles, was ich will. Ich habe ein riesengroßes Zimmer. So, wenn ich irgendwas haben wollte, habe ich es auch bekommen. Mhm. Und vielleicht war es das, vielleicht hast du zu viel gehabt und zu viel bekommen. Ja, das kann sein. Mit 17 wegen dieses schweren Deliktes in den Knast gekommen und dann wolltest du wahrscheinlich irgendwas erzählen über den Knast, oder? Genau. Und zwar, wie der bisher, also der Zuchtheißler von Straubing gemeint hat, so... Der Klaus, der erste Anrufer heute, ja. Ja, damit dass das die Gefangenen irgendwie nicht verdient haben oder so. Dass die zu gut behandelt werden in den Knästen. Irgendwie, okay, wenn es jetzt ein Mord ist oder irgendwas, dann kann ich es auf einer Seite auch wieder verstehen. Mhm. Aber wenn es jetzt irgendwie, es ist ja halt doch irgendwo ein Sinn auch dabei, dass man den Menschen wieder lernt, oder zumindest halt im Jugendknast, dass man den Menschen wieder lernt, damit umzugehen, überhaupt mit Geld umzugehen. Er arbeitet dafür, ja, im Knast arbeitet man ja auch dafür, damit, dass man Miete zahlt. Also ich höre schon, dass du die Meinung nicht gut findest von dem Klaus. Ja, halt nicht ganz so gut. Also der Mensch oder der Gefangene, der soll sich ja wieder daran gewöhnen, in die Öffentlichkeit klarzukommen oder gerade wieder daran... Aber die These von Klaus war ja, dass, ich meine, im Jugendknast ist sicher noch wieder ein anderes Thema, obwohl auch da oft Kritik geübt wird, den Kids geht es in den Jugendknästen auch zu gut. Die These war ja, Klaus hat gesagt, oftmals haben die Leute was sehr Schlimmes gemacht, was ganz Schlimmes gemacht, und die werden dann noch besser behandelt als die Opfer, die übrig bleiben, oder die Angehörigen der Opfer. Und dass keine wirkliche Bestrafung stattfindet. Das stimmt. Du bist ja jetzt auch nach 2 Jahren wieder draußen, ne? Obwohl du auch einen Menschen auf dem Gewissen hast, ne? Ja. Ja, ich bin jetzt 19, das ist ein wahnsinnig trauriger Fall. Also es hätte nicht passieren dürfen. Das ist wirklich wahnsinnig traurig, und ich kann das auch mein Lebtag nie wieder gut machen. Mhm. Aber ich bin ja da, ich bin ja bereit, oder ich war damals dann bereit gewesen, mich zu ändern. Ich habe dann eingesehen... Aber ich verstehe auch deine These. Die ist natürlich auch sehr richtig und sehr berechtigt, dass man natürlich es auch nicht übertreiben darf in den Knästen. Man muss die Leute im Knast ja auch wieder vorbereiten auf ein ordentliches Leben danach. Man darf sie nicht kaputt machen. Nicht so kaputt machen, dass sie danach, vor allen Dingen wenn Leute ganz lange im Knast sind, überhaupt nicht mehr zurechtkommen. So verstehe ich dich, und da würde ich dir auch recht geben. Vielleicht auch verbunden mit der Forderung, wenn schon härtere Strafen in den Gefängnissen, dass man den Leuten mehr beisteht, wenn sie dann aus dem Gefängnis rauskommen. Denn das hat ja vorhin der Klaus auch gesagt, dass die wirkliche Strafe beginnt, wenn man rausgeht. Das ist bei dir jetzt anders, weil du nicht so lange im Knast warst. Das stimmt. Ja, 20 Monate ist auch eine schöne Zeit. Ich war ja nicht einmal in Urlaub und nicht einmal in Ausgang. Also. Na hör mal, aber was hast du angerichtet? Ne? Ja, klar. Komm, logisch. Also nicht jetzt da jammern. Nee, das habe ich auch nicht vor, Gottes Willen. Aber ich sage mal so, ein Knast ist keiner da, wo man jemand sagt, da jetzt das schaffst du schon, aber wenn man mal einen miesen Tag drauf hat, also man trifft sich dann, also bei uns im Knast waren 220 Gefangene interessiert, und da geht man morgens zum Ausrücken oder so, und ja klar, okay, die Kumpels, die, wo man sich dann die 4, 5 Leute sucht dann im Knast, also wo man sich versteht, die sagen dann schon, jetzt sagen, komm, reiß mal wieder zusammen, das schaffst schon oder so. Aber wer ist generell da, in dem Zeitpunkt, der, wo dann mal sagt, wie zum Beispiel, das schaffst schon oder Kopf hoch oder so. Oder wer, also ich glaube schon, dass die Meinung, wie du sie jetzt auch vertreten hast, ganz gut rübergekommen ist und die Leute verstanden haben. Weißt du, dass wir unser Gespräch auch abbrechen, Markus, weil die Leitung auch ziemlich beschissen ist. Aber ich glaube, es ist alles gut rübergekommen. Okay, alles Gute. Ciao. Wieder rein. Ihr Lieben, bei der Gelegenheit nochmal die ganz große Bitte an euch. Wenn ihr einen Festnetzanschluss habt, ruft uns doch bitte, wenn ihr mit mir reden wollt, über Festnetz an, weil die Handyleitungen, ihr hört es ja selbst, manchmal wirklich so sehr schlecht sind, dass wir alle nichts davon haben und es sehr schwierig ist, dem Anrufer dann zu folgen. Christine ist dran, und Christine ist 27 Jahre alt. Hallöchen. Und auf Festnetz, stimmt das? Genau. Seht ihr, es ist doch schon alles viel schöner, ganz klar. Guten Morgen. Christine, ja, guten Morgen. Ja, Domian, und zwar wollte ich dir eigentlich gestern schon was erzählen von den Kellergeschichten. Ja. Weil es indirekt eigentlich auch mit dem Keller zu tun hat. Und zwar haben wir, mein Freund und ich, mein damaliger Freund und ich, vor 3 Monaten angefangen, ein Haus zu bauen. Mhm. Und man hat den mit dem Keller natürlich angefangen. Mhm. Und dann habe ich mich einfach mal spontan, so per Liebe auf den ersten Blick, in unseren Maurer verliebt. Nein, der Maurer, der den Keller mauert. Genau. Du baust mit deinem Liebsten ein Haus und verliebst dich in den Maurer, der den Keller gemauert hat. Das ist doch wohl nicht wahr. Doch, leider. Ich hoffe, dass in dem frisch erbauten neuen Keller noch nichts passiert ist mit dem Maurer. Nee, das noch nicht. Wie sehr seid ihr denn verliebt ineinander? Oder du oder ihr? Weiß er denn schon von seinem Glück? Ja, also ich habe mich jetzt von meinem damaligen Liebsten getrennt. Ist nicht wahr. Doch, ja. Wie weit ist das Haus jetzt fertig? Naja, in anderthalb Wochen ist das Richtfest. Und wer zieht in das Haus ein? Mein ehemaliger Freund. Und du nicht? Und der Maurer auch nicht? Nein, der Maurer auch nicht. Ja, das ist ja eine Geschichte, die das Leben schreibt. Ich sag's dir. Wie lange warst du mit deinem Freund zusammen? 3 Jahre. Und ihr beiden wolltet euch ein schönes Heim schaffen? Ja, ja. Dann kommt dieser Maurer und du bist von den Socken. Genau, mein Tim. Was, dein Tim heißt der? Tim heißt er. Tim, genau. Tim der Maurer. Was hat denn Tim der Maurer? Ja, ich weiß nicht, der hatte den gewissen Blick und dann haben wir uns ganz spontan ineinander verliebt und es war wirklich von beiden Seiten aus und wir konnten gar nichts dagegen tun. Und aber wie dramatisch, ihr habt doch wahrscheinlich euer Geld zusammengelegt, du, dein Ex-Freund, 1000 Pläne gemacht, wo stellen wir das Sofa hin, wo kommt das Schlafzimmer hin und so was. Ist denn dein armer Ex-Freund nicht aus allen Wolken gefallen? Nein, eigentlich war es abzusehen, es war eine ganz komische Zeit für uns eigentlich, weil letzten Endes war es abzusehen, dass wir uns dann irgendwann trennen und dass das jetzt mit dem Hausbau, dass es mittendrin passiert, war. Aber wieso baut ihr denn ein Haus, wenn es schon abzusehen ist, dass ihr euch trennt? Ja, naja, von seiner Seite aus war es nicht so sehr abzusehen, eher von meiner Seite aus. Ach so, dann kam dir der Maurer gerade recht wahrscheinlich. Ne? Das ist gemein. Nein, so meine ich es natürlich nicht. Wie habt ihr das denn jetzt finanziell getrennt? Also finanziell ist alles geregelt. Ich habe bloß folgendes Problem. Ich kann das ja nun dadurch, dass die ja nun da alle bauen und machen und tun, kann ich das natürlich nicht mit meinem Tim unter einen Hut bringen. Ne? Also erstmal ist das alles heimlich und ganz versteckt. Und ach, dein Ex weiß gar nicht, dass der neue Tim der Maurer ist. Nein, aber er weiß auch nicht, dass ich einen neuen habe. Das ist das Problem. Aber ihr seid getrennt voneinander. Ja. Und warum, wenn man getrennt ist, könntest du doch sagen, ich habe einen neuen. Naja, bloß das Problem ist, dass Tim ja auf den Job dort angewiesen ist. Ach so, das heißt, du musst es jetzt verheimlichen, bis das Haus fertig ist. Ich muss es jetzt verheimlichen, genau, bis das Richtfest denn da ist, in anderthalb Wochen. Das ist ja wirklich eine sehr schräge Geschichte. Genau. Ja, in dem Fall würde ich dann aber auch sagen, dann verheimliche das mal, bis das Richtfest ist. Ist ja nun absehbar alles. Na, ich hoffe, dass es absehbar ist. Ich weiß bloß nicht genau, wie er reagiert. Ich habe ein bisschen Angst davor, dass wenn er es rauskriegt, weil es kann sein, dass nach dem Richtfest, dass er da noch weiterarbeiten müssen. Und ich weiß nicht genau, wie mein Ex-Freund darauf denn reagiert. Naja, du kannst es ja so machen, dass irgendwann ist doch abzusehen, da ist nichts mehr zu arbeiten als Maurer. Ja, bloß wie lange soll ich denn das noch aushalten? Das ist ja schon eine ganze Weile her. Ja gut, aber du hast doch mit deinem Ex-Freund insofern nicht mehr so viel zu tun, oder? Nee, das nicht. Und die Gefahr, dass er dich sieht mit Tim, dem Maurer... Das wird auf jeden Fall so sein irgendwann. Das wird irgendwann so sein. Ja. Das sind ja Geschichten. Im neu erbauten Haus im Keller hat Christine den Tim, den Maurer, vernascht. Aber noch nicht richtig vernascht. Ich danke für den Anruf, wünsche alles Gute. Alles klar. Tschüss. Sorry. In der Technik Leo Scholten und morgen heißt unser Thema Ich bin vorbestraft, wenn ihr mit mir reden wollt. 1 Uhr Radio 1 live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bye bye.